Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. F. F steht für unsere Fehler. F steht für fehlendes Vertrauen. F steht für den Frust darüber, dass wir unserer Verantwortung nicht immer gerecht geworden sind. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Schwülstige Töne, herausgeschnitten aus einem Entschuldigungsvideo, das Facebook 3 Wochen lang auf die deutschen Fernsehschirme beamte. Die Kommunikationsplattform Facebook, sie steht ganz schön unter Druck. Diskussionen um den Einfluss Facebooks auf die Wahlen in den USA und in Deutschland, der Cambridge Analytica-Skandal, das Fanpage-Urteil des EuGH und dann auch noch dermaßen stark sinkende Mitgliederzahlen, dass davon auch die Börse beeinflusst wurde und der Aktienkurs einbrach. Das alles setzte Facebook tatsächlich unter Druck und nun setzt die Nummer 1 der Plattformökonomie an, ihren Status zu behaupten, Mitglieder und Vertrauen zurückzugewinnen. Jan Rehm, wie will Facebook das erreichen? Dazu hat Facebook Mitte Juli eine Kampagne namens Ein besseres Facebook gestartet. Die Plakate dazu sieht man derzeit in vielen Städten und auch als Anzeige in Medien. Darin kündigt das soziale Netzwerk in ganz kurzen, knappen Botschaften an, sich ändern zu wollen. So wolle man Apps auf der Plattform feste Grenzen setzen, den individuellen Nachrichtenstrom verändern und wieder mehr News von Freunden und Familie zeigen. Man will gegen Fake-Accounts stärker vorgehen und zu guter Letzt zu besseren Datenschutzeinstellungen anleiten. Was der Auslöser für diese Kampagne war und wie Kritiker des Netzwerks die Versprechen, die da abgegeben werden, einschätzen, das haben wir zusammengetragen. Facebook hatte jüngst keinen guten Lauf. So waren es auch die Geschehnisse rund um den Cambridge Analytica-Datenskandal im Frühjahr, die das Unternehmen bewogen haben, mehr oder weniger umfangreiche Änderungen am sozialen Netzwerk vorzunehmen, erklärt Facebook-Sprecher Klaus Gorny. Uns geht es bei der Kampagne Ein besseres Facebook darum zu zeigen, zum einen natürlich, dass wir verstanden haben, aber auch, dass wir unsere Verantwortung ernst nehmen und dass wir in letzter Zeit sehr viele Änderungen vorgenommen haben mit Blick auf Privatsphäre-Einstellung, mit Blick auf Datenschutz, mit Blick aber auch natürlich auf die Inhalte, die bei uns auf der Plattform vorkommen. In der aktuellen Kampagne will Facebook diesen Vorsatz, sich zu bessern, kommunizieren. Viele Nutzer haben sich laut jüngsten Zahlen von der Plattform abgewandt. Ob sie sich von Plakaten, Anzeigen und Videoclips überzeugen lassen, das bleibt abzuwarten. Ingo Dachwitz von Netzpolitik.org ist da eher skeptisch. Also eine Image-Kampagne ist ja schön und gut, aber ist in erster Linie eben Marketing und das Entscheidende ist, Facebook ist an den Handlungen dann tatsächlich zu messen, die beispielsweise jetzt nach dem Cambridge Analytica-Skandal tatsächlich getroffen wurden und das lässt auch erhebliche Zweifel daran aufkommen, wie ernst man diese Kampagne jetzt eigentlich nehmen kann. Für Dachwitz sind es eher kosmetische Maßnahmen. Das Geschäftsmodell Datensammlung sei das alte geblieben. Der Medien- und Kommunikationswissenschaftler sieht aber auch Verbesserungen. So seien die strengeren Grenzen für Anwendungen innerhalb der Plattform tatsächlich bereits seit 2 Jahren umgesetzt. Drittanbieter können mit ihren Apps heute weit weniger Daten sammeln, als es beispielsweise noch Cambridge Analytica getan hatte. Dachwitz sieht allerdings das Problem, dass die Grenzen für Facebook selbst und seine Anwendungen nicht zu gelten scheinen. Inwiefern Facebook beispielsweise WhatsApp zur Datensammlung nutzt, lässt Sprecher Gorny offen. Aber was wir tun, das ist, weil WhatsApp ein Dienst ist, der auch die Facebook-Infrastruktur mitnutzt, dass entsprechend da gewisse Informationen ausgetauscht werden muss. Das geht aber insbesondere bei den Themen Sicherheit, dass wir die gewährleisten können und weil eben die entsprechende Infrastruktur, beispielsweise Server, gleichermaßen genutzt werden. Aber natürlich gelten da hohe Standards. Auch Marit Hansen, die Chefin des unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein, hat sich die Kampagne angesehen und ist nicht überzeugt. Sie stört sich unter anderem an den Aussagen zu Fake-Accounts, die Facebook nun stärker bekämpfen will, und den veränderten Nachrichtenströmen der Nutzer. Ist es die Lösung, Fake-Accounts dann löschen zu können, wenn man über die echten Accounts noch viel mehr Daten sammelt und dann feststellt, das sind echte Menschen? Denn genauso mehr von den normalen Nutzern, von den Freundinnen und Freunden in der eigenen Timeline zum Beispiel sehen zu können, bedeutet ja, dass da auch mehr an Daten in die Richtung, in diesem sozialen Miteinander, Facebook verarbeiten will und weiter auswertet. Also eigentlich sehe ich eher ein Problem mit Datenschutz. Sowohl Hansen als auch Dachwitz meinen, die Umsetzung dessen, was die Plakate ankündigen, könne man nur schwer nachvollziehen und die konkreten Maßnahmen nicht beurteilen. Das ist ja Teil des Grundproblems, dass wir darauf angewiesen sind, auf die Zahlen und Aussagen von Facebook zu vertrauen an der Stelle, weil Facebook eben keine oder nur in sehr begrenztem, sehr eng abgestecktem Maße überhaupt externe, auch wissenschaftliche Überprüfungen zulässt. Das heißt, es ist eigentlich immer nur so ein gefühltes Wissen und man ist immer davon abhängig, dass Facebook dann die Wahrheit sagt oder nicht. Jetzt wäre die Frage, was sind die echten Maßnahmen? Dann würde ich die gerne sehen und kann sie dann auch beurteilen und bewerten. Davon ist noch nichts da. Das heißt, für mich ist das noch ein leeres Versprechen. Und ansonsten haben wir das Problem, dass Datenschutz, glaube ich, da überhaupt nicht verstanden ist. Also ich glaube noch nicht mal, dass Facebook zurzeit wirklich beabsichtigt, die rechtlichen Grundlagen, die wir in der ganzen Europäischen Union haben, zu erfüllen.